Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Im Jahr 1970 fanden Archäologen in der Oase En-Gedi in der Negev-Wüste die Überreste eines Dorfes. Vor rund 1500 Jahren war es niedergebrannt und dann nie wieder besiedelt worden. Unter einer Reihe von Artefakten fanden die Forscher auch etwas, das wie ein fingerlanges Stück Holzkohle aussah. Beim genaueren Hinsehen entpuppte es sich jedoch als die Überreste einer Schriftrolle. Jetzt, über 45 Jahre später, ist es gelungen, den uralten Text darauf zu entziffern. Ein Beitrag von Volkert Wildermuth. Welcher unter euch dem Herrn ein Opfer tun will, der tue es von dem Vieh, von Rindern und Schafen. Das ist die Übersetzung Martin Luthers. Aber der hebräische Urtext, den er verwendet hatte, ist genauso auch auf der Schriftrolle von En-Gedi zu lesen. Die sieht immer noch aus wie ein Block Holzkohle. Und als dann der Scan zurückkam, sah er aus wie eine Schriftrolle. Sie können sich die Freude im Labor nicht vorstellen. Unglaublich! Wir sind fast vom Stuhl gefallen. Geradezu symbolisch war für Pnina Shaw, dass der Text auf der verbrannten Schriftrolle ausgerechnet von einem Brandopfer handelt. Die Leiterin des israelischen Projekts für die Schriftrollen vom Toten Meer hatte die verkohlte und gequetschte Schriftrolle in einen Hochleistungs-Röntgenscanner gelegt. Die Festplatte mit den Daten schickte sie dann an den Informatiker Brent Seals von der Universität von Kentucky. Denn, wie er sagt, ein Scan alleine nützt gar nichts. Die Magie liegt nicht im Scan, sondern in der Datenverarbeitung. Bei diesen Rollen sind die einzelnen Lagen verbacken, völlig zerknittert. Das muss man wieder auseinanderfieseln. Ein Jahr hat das gedauert. Erst versuchte ein Computerprogramm in dem Datenvolumen, die einzelnen gerollten Lagen zu identifizieren. Dann wurde ein Gitter aus virtuellen Dreiecken darüber gelegt und darin die Spuren der Tinte markiert. Schließlich konnte das Gitter im Rechenraum flachgezogen werden. So entstanden einzelne Puzzleteilchen des ursprünglichen Pergaments, die das Team in mühevoller Handarbeit zusammensetzte. Schnell erkannte Brent Seals, da sind Buchstaben und sogar Abdrücke von Hilfslinien, die der Schreiber vor 1500 Jahren gezogen hatte. Aber niemand im Labor in Kentucky sprach Hebräisch, konnte den Text verstehen. Also wurden die Daten zurück nach Israel geschickt. Dort machte sich Michael Segal von der Hebräischen Universität Jerusalem an die Analyse. This is a scroll of the Book of Leviticus. Es handelt sich um das Buch Levitikus, das dritte Buch Moses. Wir waren verblüfft, dass die En-Gedi-Schrift bis hin zu den Buchstaben und Absätzen identisch ist mit dem mittelalterlichen masoretischen Text, der für die Juden bis heute gültig ist. Die mit 2000 Jahren deutlich älteren Schriftrollen vom Toten Meer zeigen demgegenüber Abweichungen. Den Text von En-Gedi hält der Bibelforscher Emanuel Toff, ebenfalls von der Hebräischen Universität Jerusalem, deshalb für ein Bindeglied. Das ist ein klares Zeichen der Kontinuität. Der Text dieser Schriftrolle aus dem 6. Jahrhundert ist identisch mit demjenigen auf Schriftrollen, die bis zur Erfindung der Druckerpresse genutzt wurden. Das kann kein Zufall sein. Die Rolle von En-Gedi ist ein Beweis, dass die mittelalterlichen Texte tiefe Wurzeln haben. Nichts hat sich über 2000 Jahre geändert. Mit der neuen Computertechnik zum virtuellen Auspacken lassen sich prinzipiell auch andere Scans von verborgenen Texten lesbar machen, etwa von ungeöffneten Briefen. Dafür dürften sich Sicherheitsbehörden interessieren. Brent Seals will sich aber vor allem auf andere, empfindliche historische Dokumente konzentrieren. Zerstörung und Zersetzung, das ist der natürliche Ablauf. Aber manchmal kann man einen Text von der Schwelle des Verlusts zurückholen. Wie man eine Schriftrolle virtuell entziffert, ein Beitrag von Volkert Wildermuth war das.